الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni vojna, ni vojsko. Ni vojna, ni armija. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im dritten antimilitaristischen Podcast im Dezember 2015 beginnen wir mit der Beistandsklausel der EU. Dieses ist die Grundlage dafür, dass unter anderem Großbritannien, aber vor allem auch die Bundeswehr nach den Anschlägen von Paris militärisch interveniert in Syrien, aber auch in Mali. Und wir wollen mit einem Interview mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung genauer schauen, was diese Beistandsklausel der EU bedeutet und wie diese zusammenhängt mit dem UN-Mandat. Dann bleiben wir auf der europäischen Ebene und befassen uns mit einem zweiten Anlauf, eine Eurodrohne zu produzieren. Hier erklärt uns Marius Pletsch, wie die Absichtserklärung zwischen Deutschland, Frankreich und Italien im Mai diesen Jahres war, was daraus folgt. Und wir wollen ebenfalls genauer schauen, welche EU-Drohnenbestände die einzelnen Armeen der EU-Länder haben und natürlich auch, welche Proteste hier möglich sind. Und abschließend schauen wir zu den militärischen Landschaften, dem Thema des IMI-Kongresses im November und was aus diesem Kongress folgen könnte. Und machst bei der Informationsstelle Militarisierung mit. Hast du einen Schwerpunkt? Ja, eigentlich schon EU-Militär, Außen- und Militärpolitik. Da bietet sich natürlich an, dich dazu fragen zu dieser Beitrittsklausel, die EU scheinbar auch hat, nicht nur die NATO. Wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, dann greifen die anderen alle den angreifenden Staat an, der den NATO-Staat angegriffen hat. Sondern wie sieht das bei der EU aus? Ja, im Fall der EU ist es so, dass tatsächlich diese Beistandsklausel, um die es gerade ja infolge der Pariser Anschläge vom 13. November so viel geht, dass dies erste Mal schon in der Debatte um damals den EU-Verfassungsvertrag eigentlich aufgetaucht ist und sich dann nach verschiedenen Irrungen und Wirrungen dieses Vertragswerks in den Vertrag von Lissabon mit aufgenommen wurde, der im Jahr 2009 dann auch in Kraft trat. Tatsächlich ist es so, dass damit auch erstmals im EU-Rahmen, also der Vertrag von Lissabon, der EU-Vertrag ist sozusagen das geltende Recht, die Rechtsgrundlage der EU, dass damit eben erstmals auch so eine Art von militärischer Beistandsvereinbarung in das EU-Vertragswerk aufgenommen wurde. Wir haben das damals schon kritisiert, dass damit faktisch die Europäische Union eben auch zu einem Militärbündnis wird. Und genau das ist ja jetzt tatsächlich mit der Aktivierung dieser Beistandsklausel durch Frankreich letztendlich auch eingetreten. Der Artikel selber findet sich in Artikel 42 dieses EU-Vertrages und er besagt tatsächlich, dass wenn ein Mitgliedsland Opfer eines bewaffneten Angriffes ist, dass dann eben die einzelnen anderen EU-Mitgliedstaaten im Rahmen alles ihrer in Macht stehenden Hilfe leisten sollten. So. Auf diese Klausel hat sich eben Frankreich dann berufen. Am 16. November hat diese Beistandsklausel das erste Mal aktiviert und am 17. November haben alle EU-Mitgliedstaaten ausnahmslos dieser Aktivierung zugestimmt und daraus ergeben sich jetzt halt eine ganze Reihe von verschiedenen Problemen. Und war das dann extra Treffen, wo die darüber gesprochen haben am 17. oder wurde das einfach dann pauschal von den einzelnen Regierungen gesagt? Das war, also sozusagen die Aktivierung selber hat Frankreich um die ersucht auf dem Außenministertreffen der EU am 16. November. Und tatsächlich ist es vermutlich so, das wissen wir jetzt natürlich nicht mit Bestimmtheit, dass sich auf diesem Außenministertreffen am 16. dann halt vollends verständigt wurde mit den einzelnen Mitgliedern und am 17. dann eben bekannt gegeben wurde, was da folgen soll. Tatsächlich ist dieser Schritt relativ wichtig, weil es eigentlich zwei verschiedene Klauseln gibt im EU-Vertragswerk, auf die sich hätte Frankreich berufen können. Und dass es genau diese Beistandsklausel ja jetzt genommen hat, hat relativ weit Tragweite. Und zwar die andere Option wäre gewesen, sich auf die Solidaritätsklausel zu beziehen. Das ist Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Diese Solidaritätsklausel ist eigentlich genau dafür gemacht, herangezogen zu werden, wenn in einem Mitgliedstaat ein Terrorangriff stattfindet. Und war hauptsächlich oder ist bis heute eigentlich dafür gedacht, die Möglichkeit zu eröffnen, Militär im EU-Inland einzusetzen. Diese Beistandsklausel, auf die sich jetzt Frankreich beruft, ist was ganz was anderes, weil sie nämlich tatsächlich von einem bewaffneten Angriff, also einem kriegerischen Akt ausgeht. Und das ist tatsächlich, um es mal freundlich zu sagen, hochgradig umstritten, ob man bei solchen Terroranschlägen eben von einem kriegerischen Akt reden kann, weil eben der Islamische Staat selber, auch wenn er sich Staat nennt, ist ja kein Staat und auch kein Völkerrechtssubjekt, ist kein Mitglied der UN. Und somit hat es sich eigentlich, liegt kein bewaffneter Angriff vor, dennoch beruft sich Frankreich jetzt auf diesen Sachverhalt und kann damit eben oder versucht damit ein Recht geltend zu machen, dass es auf diesen bewaffneten Angriff seinerseits wiederum mit militärischen Mitteln nach außen eben reagieren dürfe. Und das Schlimme und das Problematische ist eben, dadurch, dass sich alle anderen EU-Mitgliedstaaten da angeschlossen haben, wird diese Sichtweise und die Interpretation Frankreichs, dass ein Terrorangriff gleichzusetzen und gleichbedeutend ist, von welcher Gruppe und von welchem Land auch immer, mit einem militärischen Angriff, machen sich die anderen EU-Staaten das zu eigen und implizieren damit auch die komplette Sichtweise und akzeptieren die von Frankreich, dass dadurch natürlich auch militärische Reaktionen notwendig, legitim, legal, wie auch immer man das jetzt gerade nennen will, sind. Und gibt es auch irgendeine Art von Evaluation oder sonst was der Kriegstätigkeit der EU-Staaten? Also gibt es da irgendeine Grundlage auch, wo die EU-Staaten mal betrachten, was ihre Kriegspolitik der letzten Jahre eigentlich gebracht hat? Naja, so ab und zu hört man ja schon mal raus, dass das jetzt vielleicht zum Beispiel mal in Libyen, gut, das war jetzt kein reiner EU, sondern NATO-Einsatz, aber unter Beteiligung von Frankreich und Großbritannien, also in Libyen nicht so gut gelaufen sei oder sonst was. Aber eine systematische Evaluation dessen, was diese Militäreinsätze anrichten, findet nicht statt. Das wäre ja jetzt gerade mit Blick auch auf Syrien durchaus auch mal angeraten. Weil das Interessante ist ja, dass unter anderem eben Frankreich, aber auch eine ganze Koalition im Rahmen dieser sogenannten Operation Inherent Resolve ja schon etwa ein Jahr den sogenannten Islamischen Staat bombardiert. Also eigentlich da schon mehr oder minder irgendwie ein Krieg oder eine bewaffnete Auseinandersetzung stattfindet besser. Aber eigentlich keine Evaluation stattfindet, nämlich darüber, dass das eigentlich ja offensichtlich nicht allzu viel gebracht hat. Das wird aber relativ selten bis gar nicht in der EU selber unternommen. Also die Fähigkeit zur Selbstreflexion des Handelns ist da nicht so arg ausgeprägt, habe ich manchmal den Eindruck. Also zu diesem Beitritts- und auch zu diesem Solidaritätsparagraphen gibt es nichts, was da irgendwie sagt, nach 3 Monaten muss die Maßnahme genauer betrachtet werden, nach einem halben Jahr, nach, keine Ahnung. Nee, gar nichts. Und das ist ja ein Teil des großen Problems, was wir da jetzt gerade haben. Sagen wir mal, das Primärrecht, also was in der EU in die Verträge reingeschrieben ist, das ist ja häufig noch nicht so besonders ausklamüsert in irgendwelche feinteiligen Kapillare. Das heißt, da steht halt mal so eine Beistandsklausel. Und was mit der passiert, jetzt, wo es das erste Mal aktiviert wird, stellt eine Art Präzedenzfall dann halt eben auch dar, wie mit sowas in Zukunft auch verfahren wird. Das heißt, jetzt gerade wird eigentlich im Prinzip versucht einzunorden, wie so eine Beistandsklausel in Zukunft in anderen Fällen dann eben auch gehandhabt wird. Und das ist insofern natürlich für Deutschland relativ problematisch, weil ja jetzt aus dieser französischen Aktivierung dieser Beistandsklausel das ja in so eine Art von Beistandspflicht uminterpretiert wird, also dass Deutschland auf Grundlage dieses Artikel 42 des EU-Vertrages Beistandsklausel jetzt eben die Notwendigkeit hätte und da gar nicht drum rumkommen würde, Frankreich nicht im Regen stehen zu lassen und eben jetzt seinerseits militärisch aktiv werden müsse. Das ist natürlich Quatsch. Wenn man den Artikel genauer liest, dann steht da zwar schon drin, dass man alles in seiner Macht Stehende tun soll, um einem Mitgliedsland irgendwie zur Hilfe zu leisten, aber was das exakt ist, ist überhaupt nicht spezifiziert. Das heißt, letztendlich obliegt das immer noch weiter der Bundesregierung und dahinter auch dem Parlament, theoretisch darüber zu entscheiden, in welchem Umfang man jetzt da was macht. Also es gibt keinerlei Notwendigkeit in irgendeiner rechtlich bindenden Form oder sonst irgendwas, da jetzt in der Art, wie es jetzt geschieht, militärisch sich nicht nur in Syrien, sondern eben ja auch in Mali und in anderen Ecken einzubringen. Im gleich folgenden zweiten Teil des Interviews mit Jürgen Wagner zur EU-Beistandsklausel geht es darum, wie diese zusammenhängt mit den jetzt stattfindenden US-Bombardements in Syrien und mit dem UN-Mandat. Jetzt über die normalen Medien mit, was diese Beistandsklausel dann bedeutet beim Handeln der BRD. Was haben denn die anderen EU-Staaten schon zugesagt? Da sind zum Teil, glaube ich, die Debatten immer noch am Laufen. Großbritannien hat angekündigt, sein Engagement in Anführungszeichen auszubauen. Polen zum Beispiel, fällt es mir gerade spontan ein, war relativ zurückhaltend, jetzt gerade auch unter der neuen Kaczynski-Regierung. Also da ist, glaube ich, gerade noch relativ viel dabei, sich zusammenzuschieben. So arg lang ist es ja noch nicht her mit der Aktivierung und ich glaube, im Augenblick wird gerade auch relativ viel geschaut. Aber Deutschland war so mit der erste Staat, der da eigentlich jetzt ein sehr umfangreiches Paket geschnürt hat. Es ist so, dass die BRD jetzt hier vorprescht. Vorpreschen, ja, doch, kann man vielleicht schon sagen. Also, sagen wir mal, die Geschwindigkeit, mit der die Bundesregierung, die eigentlich relativ lang gesagt hat, dass sich gerade aus Syrien mehr oder minder zumindest aus den direkten Militärbeiträgen raushalten zu wollen, jetzt umgeschwenkt ist, die hat mich doch relativ verblüfft, muss ich sagen. Was da genau das Kalkül ist, da bin ich auch noch so ein bisschen am Rätseln, weil ich dann doch sagen würde, relativ lang hat sich da der Enthusiasmus doch in einigermaßen engen Grenzen gehalten. Es kann sein, dass man sich davon jetzt so eine generelle Reaktivierung dieses europäischen Militärpfeilers verspricht, der ja gerade so in den letzten Jahren ein bisschen in Stottern gekommen ist und für den sich gerade auch Deutschland und Frankreich eigentlich relativ stark gemacht haben, dass man sagt, über diese Schiene möchte man jetzt stark sich wieder einbringen. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Da muss man vielleicht auch abwarten, in welche Richtung sich das jetzt nochmal weiterentwickelt in den nächsten Monaten. Und was hat jetzt eigentlich die BRD genau zugesagt? Also ich habe sowas mitbekommen, sie wollen in Mali Soldaten, 1500 glaube ich, einsetzen und dadurch irgendwie die französische Armee entlasten und mit AWACS-Fliegern über Syrien. Ist das richtig so? Ja, es ist ein bisschen ein größeres Paket. Also das erste Paket waren tatsächlich das, was man so als Kompensationsleistung bezeichnen könnte. Also an Ecken, wo Frankreich auch engagiert war, eine deutsche Beteiligung aufzustocken, mit dem Argument, dadurch entlaste man ja Frankreich für den Krieg gegen den Islamischen Staat. Und da war dann eben als ein kleinerer Posten relativ schnell angekündigt, diese Aufstockung der 100 Ausbilder für die irakischen Kurden, also die Peschmerga auf 150 Bundeswehrausbilder und vor allem eben die Aufstockung des Kontingents für den Mali-Einsatz oder die Beteiligung am UN-Einsatz in Mali. Die Obergrenze war bislang 150, die aber lange nicht ausgeschöpft war und die ist jetzt deutlich nach oben geschraubt worden mit dem Argument, das würde dann Frankreich stark entlasten. Das war sozusagen die erste Phase unmittelbar nach der Aktivierung dieser Beistandsklausel. Dann ging es aber unglaublich schnell, dass dann aber auch gesagt wurde, wir wollen uns auch direkt in Syrien militärisch betätigen. Und das sind insgesamt, ich denke vor allem drei Sachen entscheidend. Zum einen will man Luftbetankung für französische Jets übernehmen, dann Aufklärung über Regetornados und Saarlupe-Satelliten, also letztendlich Zielerfassung vor allem natürlich zuarbeiten. Und der dritte Punkt, man möchte mit einer Fregatte, mutmaßlich aus dieser Sachsenklasse, die dem Flugzeugträgerverband Charles de Gaulle zuschlagen, um den zu schützen. Was ist diese Sachsenklasse? Das sind verschiedene Fregatten, deswegen, ich weiß jetzt, bis jetzt ist es noch nicht klar, welche dieser Fregatten, da gibt es drei Stück aus dieser Sachsenklasse, welche da jetzt runterschippern wird, ist im Augenblick noch offen. Deswegen macht man so da diesen Oberbegriff. Das Gesamtpaket wird am Schluss, ist jetzt rausgekommen, erst gestern, 1200 Soldaten umfassen und soll jährlich 134 Millionen kosten. Also das ist jetzt im Augenblick die Grundlage. Das Wichtige scheint mir, oder zwei Besonderheiten hat das jetzt, und das gibt so ein bisschen den Weg vor. Das eine ist, dass Teile dieser für den Syrien-Einsatz gedachten neuen Kapazitäten gar nicht direkt Frankreich unterstellt werden oder mit Frankreich koordiniert werden, sondern direkt in diese Operation Inherent Resolve integriert werden und die ist den USA unterstellt. Was ist das genau für eine Aktion? In dem Rahmen bombardieren die USA seit etwa einem Jahr schon Stellungen des IS, Lager etc. pp. Damit wird man tatsächlich sozusagen integraler Bestandteil dieses Teils des Kriegs gegen den Terror, aus dem man sich eigentlich ja immer so ein bisschen raushalten wollte. Und der zweite wichtige Punkt daran ist, dass die Bundesregierung jetzt eben argumentiert, dass es alles auf rechtlich nur soliden Grundlage basiere, weil dafür liege ein UN-Mandat vor und man dürfe sich sozusagen auf Grundlage dieses UN-Mandates betätigen, alldieweilen man über die EU-Beistandsklausel ja in einem kollektiven Sicherheitssystem, wie es so schön heißt, sich herumtreibt. Allerdings hat es da einen ziemlichen Haken, das UN-Mandat, auf das man sich da im Augenblick beruft, sieht eigentlich keine Anwendung von militärischer Gewalt irgendwie vor. Das heißt, im Prinzip argumentiert und agiert da die Bundesregierung ziemlich im rechtsfreien Raum. Das ist aber leider natürlich auch nicht das erste Mal so. Und dieses UN-Mandat ist wofür eigentlich? Das war, wie so häufig so UN-Mandate natürlich sind, ein bisschen schwammig formuliert, dass der UN-Sicherheitsrat die Mitglieder auffordert, Maßnahmen gegen den Islamischen Staat zu unternehmen. Das ist aber sozusagen ein Schritt unter dem, dass die Anwendung militärischer Gewalt autorisiert wird. Das ist so ein typisches UN Sprech, das man da gewählt hatte, weil natürlich im Sicherheitsrat dann zum Teil eben auch Länder sitzen, China und mit Russland, die den Westen da nicht unbedingt von der Leine lassen wollen. Okay, also es gibt ein ganz schwammiges UN-Mandat, auf dessen Grundlage, also wo eigentlich keine militärische Gewalt vorgesehen ist, auf dessen Grundlage bombardieren die USA in Syrien, angeblich den IS. Dann gibt es diese Beitragsklausel der EU, wo es aber auch noch so eine Solidaritätsklausel gibt, die auch nicht richtig ausformuliert ist. Und das wird dann irgendwie zusammengequirt und daraus wird dann ein Syrien-Einsatz der Bundeswehr unterm Strich. Ja, wenn man es jetzt mal ganz grob zusammenfasst, passt es. Also Solidaritätsklausel und Beistandsklausel sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachen, weil diese Solidaritätsklausel nur für Militäreinsätze im EU-Inland gilt, aber explizit für Terroranschläge, weil man bis zu diesem Zeitpunkt, und das ist eben das Wichtige an dem Vorgang, immer eigentlich gesagt hat, ein Terrorangriff ist in der EU ist nicht gleich ein bewaffneter Angriff eines Staates und demzufolge anders zu behandeln, mit anderen Mitteln und eben auch nicht mit dem Mittel eben sofort mit den Armeen irgendwo hinzugehen. Dadurch, dass man diese Beistandsklausel eben gezogen hat, die mit diesem bewaffneten Angriff schon begrifflich umgeht, hat man da eben eine ganz wesentliche Uminterpretation des Umgangs mit Terroranschlägen vorgenommen, die, sollte sich sowas halt wiederholt ereignen in EU-Staaten, natürlich immens ausstrahlen dürfte. Sind diese ganzen Beitrittsklausel, Solidaritätsklausel, UN-Sachen und so, sind die gezielt so schwammig alle formuliert, damit gemacht werden kann im Fall des Falles, was gerade opportun erscheint oder politisch durchsetzbar? Na, ich denke, zum Teil versucht man sich da ja klar sicherlich ein bisschen Beinfreiheit zu bewahren. Zum Teil sind aber solche Formulierungen auch schlicht und ergreifend ein Ergebnis unterschiedlicher nationaler Interessen, die dann zur Folge haben, dass man bestimmte Dinge relativ schwammig offen lässt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, in der Debatte um den EU-Verfassungsvertrag wollten bestimmte Länder einen expliziten Passus drin haben, dass man mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgibt. Das wollten andere Länder, vor allem die skandinavischen, dann nicht. Das hätte ja zum Beispiel für einige Länder 30-40% Anstieg des Militärhaushalts bedeutet. Und dann hat man sich eben auf so eine schwammige Formulierung geeinigt, dass die Mitgliedstaaten ihre militärischen Fähigkeiten verbessern müssten. So kommt sowas manchmal auch zustande. Und das wird sozusagen dann auf dem Feld irgendwann mal konkreter dann ausdifferenziert. Von der EU-Beitrittsklausel zur Euro-Drohne und verlassen somit die europäische Ebene der Militarisierung nicht. Und Marius informiert uns hierüber. Die Euro-Drohne ist ein Projekt, was jetzt am 18. Mai diesen Jahres kurz im Fokus war. Da wurde zwischen Deutschland, Frankreich und Italien eine Absichtserklärung unterschrieben, die dann jetzt eine Entwicklung einer europäischen Drohne angehen soll. Da soll jetzt erstmal bis 2017 eine Definitionsstudie erstellt werden, wo dann geklärt werden soll, okay, welche Fähigkeiten diese Drohne haben soll und was sich die beteiligten Staaten überhaupt darunter vorstellen. Und dann soll es in die Entwicklungsphase gehen, nach 2017 dann. Und der Typ dieser Drohne soll Medium Altitude Long Endurance sein. Das heißt, die Drohne soll sich in mittleren Höhen bewegen können. Darunter kann man sich vorstellen, also bis in Höhen zu 15.000 Metern und soll mindestens 24 Stunden in der Luft bleiben können. Und benutzt werden soll die Drohne hauptsächlich zur Aufklärung, einmal Bildaufklärung, also mit Kameras, aber auch Aufklärung von elektronischen Signalen, zum Beispiel Handysignalen. Und diese Drohne soll auch bewaffnungsfähig sein können. Und gibt es irgendeine Beschreibung dazu, wo eigentlich die dann rumfliegen soll? Also soll die zivil eingesetzt werden oder militärisch in, was weiß ich nicht, Mali oder beim Fußballspiel hier oder? Ja, das ist auch ganz interessant. Also erstmal haben die Verteidigungsministerinnen diese Absichtserklärung unterschrieben. Also das heißt, es ist auf jeden Fall ein verteidigungspolitisches Projekt. Aber das Besondere an dieser europäischen Drohne soll eben auch sein, dass es die erste Drohne sein soll, die sich auch im europäischen Luftraum bewegen kann, die also komplett zulassungsfähig sein soll für den europäischen Luftraum und dann halt auch zivile Aufgaben übernehmen soll. Zum Beispiel zum Heimatschutz, aber auch zur Flüchtlingsabwehr und zur Überwachung der Grenzen und zur Beobachtung von Großereignissen. Also zum Beispiel Italien, die verfügen über mehrere amerikanische Predator- und Reaper-Drohnen und diese werden auch jetzt schon zur Beobachtung von zum Beispiel Fußballspielen eingesetzt. Ja, und irgendwie ist ja die Vorstellung, dass es immer mehr Drohnen geben soll in Zukunft oder wird. Und da wollen jetzt scheinbar europäische Firmen auch mitspielen. Das ist ja scheinbar auch so ein Grund für diesen Plan, oder? So Wirtschaftsinteressen. Ja, ganz genau. Also im Moment wird der Drohnenmarkt, gerade für die militärischen Drohnen, eigentlich von zwei Ländern dominiert. Das ist einmal Israel. Die waren 2014 quasi Exportweltmeister, quasi im Drohnenexport, haben da am meisten mit umgesetzt. Jetzt wird für die Zukunft erwartet, dass die USA Israel wieder ablösen wird, weil die USA ihre bisher eher restriktive Exportpolitik ein bisschen lockern wird und auch neue Absatzmärkte erschließen möchte mit neuen Modellen. Zum Beispiel wird es die Predator-Drohne auch in einer Exportvariante geben, der speziell für zum Beispiel den arabischen Raum gedacht sein soll, der nicht bewaffnungsfähig sein soll, aber halt dann in diese Richtung exportiert werden kann. Und ja, genau, von diesem Kuchen möchten auch ganz gerne die europäischen Firmen ein Stück abhaben, weil gerade auch der Drohnenmarkt als ein Markt angesehen wird, der extremes Wachstum bietet. Also da gibt es verschiedene Studien zu. Diese Glaskugel-Sicht der Wirtschaft ist immer ein bisschen kompliziert aber und auch schwierig zu bewerten, finde ich. Aber da wird jetzt im Moment davon ausgegangen, dass im Jahr 2015 4 Milliarden US-Dollar beim Verkauf von Drohnen umgesetzt wurde. Und für 2025 geht die Studie davon aus, dass dieser Betrag dann schon auf 14 Milliarden US-Dollar angewachsen sein wird. Also da kann man schon sehen, dass sich die Firmen da auch viel von erhoffen und da ganz gerne mitmischen würden in diesem Markt. Und die Rüstungsindustrie kann natürlich dann gut argumentieren, dass man dann ja wieder hochqualifizierte Jobs anbieten kann. Zum Beispiel Airbus der Meinung, dass man mit einer europäischen Drohnenentwicklung bis zu 1500 Arbeitsplätze halten bzw. auch neu schaffen könnte. Und von daher wird das natürlich auch als Argument gesehen, dass man hier auch wirtschaftspolitisch diese Technologie durchsetzen und etablieren kann. Dann auch selber diese Produkte dann halt auch exportieren zu können. Und diese Drohne soll ja auch bewaffnungsfähig sein, das heißt, sie kann auch eben zum extralegalen Töten, also ohne Gerichtsverfahren, genutzt werden. Und das ist ja schon ein bisschen verrückt, dass bei so einer Technik, die zum Morden auch verwendet werden kann, von Arbeitsplätzen gesprochen wird, oder? Ja, es ist in der Tat ziemlich. man könnte fast sagen, pervers, ja. Aber hier geht halt einfach das ökonomische Interesse vor. Man versucht auch hier gerade in der deutschen Debatte immer davon zu sprechen, dass man ja diese amerikanische Praxis mit den extralegalen Tötungen ja so überhaupt nicht umsetzen wird und dass ja auch rechtlich gar nicht ging, dass man das gar nicht so anwenden könnte, weil man ja Parlamentsarmee hätte und so weiter. Aber dass man allein mit dem Gedanken dieser extralegalen Tötungen, dass man dem gar nicht so ablehnend gegenübersteht, sieht man ja daran, dass man einerseits diese amerikanische Praxis zumindest nicht unterbindet und teilweise ja sogar auch wissentlich und aktiv unterstützt, indem man zum Beispiel Handydaten liefert, um diese Kill-Listen dann auch mit anzufüttern. Ja, und die Infrastruktur ja auch hier in der BRD zum durchaus vorhanden ist, wie Rammstein und Stuttgart und so weiter, ne? Ja, genau. Wie ist jetzt das Prozedere? Also es gab jetzt am 18. Mai eine Diskussion oder dergleichen und wie geht das jetzt eigentlich weiter? Eigentlich soll noch dieses Jahr entschieden werden, wie es jetzt weitergeht, weil man würde das gerne früher als später haben, dieses Produkt. Und da allein schon die Definitionsphase 2 Jahre dauern wird, möchte man das jetzt dann schon ganz gerne bald zum Abschluss bringen. Die Sache ist, dass da die Staaten im Moment noch nichts großartig vermeldet haben. Also im Juli gab es nochmal eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Und da hat man nur geschrieben, ja, eine Auswahl von Firmen, die mit dieser Definitionsstudie beauftragt werden soll. Da wurde noch keine Auswahlentscheidung getroffen, obwohl eigentlich schon relativ klar ist, welche 3 Firmen das dann machen sollen, nämlich einmal Airbus Defence and Space, dann italienisches Rüstungsunternehmen Alenia Ermaggi und der französische Konzern Dassault Aviation. Und da diese 3 Firmen auch besonders auf diese Herstellung der Drohne drängen, kann eigentlich schon damit gerechnet werden, dass die 3 auch den Zuschuss quasi bekommen. Aber noch ist da nichts definitiv. Man hat sich jetzt halt erstmal nur darauf verständigt, diese Absichtserklärung zu unterschreiben. Die ist sicher. Aber der Auftrag ist noch nicht raus. Aber man möchte gerne bis 2025 möchte man ganz gerne eine operable, also einsatzbereite Drohne haben. Und deshalb wird da bald eine Entscheidung kommen. Also, dass spätestens in 10 Jahren es dann so eine europäische Drohne gibt und dann die wahrscheinlich weltweit verkauft wird, ne? Ja, also das ist, genau, das ist das Ziel. Wie das ist mit der Einsatzbereitschaft der europäischen Produkte, der Rüstungsprodukte, das muss man dann mal abwarten. Das hat sich ja in der Vergangenheit dann auch nicht immer ganz so rausgestellt, wie man sich das dann gerne gewünscht hätte. Und ob es jetzt dann auch bei den 3 Parteien, die gerade genannt wurden, also Deutschland, Italien und Frankreich, bleibt, ist dann auch noch bleibt abzuwarten, weil auch Spanien hat großes Interesse daran. Polen ist auch immer mehr daran interessiert, auch eine größere Drohnenflotte sich anzuschaffen. Also von daher hat man auf jeden Fall viele Nutzer innerhalb Europas. Und wie weit man dann halt exportieren kann, das muss man dann sehen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall auch, weil es sonst auch kaum wirtschaftlich wäre. Also es muss auch exportiert werden. Wie sieht das dann aus eigentlich, dieses Gerät? Also was da gebaut werden soll? Also du hattest Predator oder so einen, ja, genau. Also Flieger genannt? Genau, also die Predator-Drohne ist ja im Moment eine der bekanntesten Drohnen auch, die halt auch für diese extralegalen Tötungen der USA verwendet werden. Und die soll von den Fähigkeiten her, von dem, wie sie aufgebaut ist, noch über diese Drohne hinausgehen. Also, und sie soll vor allem auch flexibler in den Einsatzmöglichkeiten sein. Also gerade Airbus stellt sich ein eher modulares Design vor, das heißt, dass man quasi eine Ladebucht hätte, die dann je nach Einsatz, Anforderungen angepasst werden kann. Also ob dann noch ein extra Tank unten drunter kommt, damit die Drohne länger in der Luft bleiben kann, oder weitere Technik zur Überwachung und zur Aufklärung, oder halt integrierte Waffenschächte. Das alles kann dann da relativ schnell auch ausgewechselt werden, um die Drohne dann relativ schnell an die jeweiligen Einsatzbedingungen auch anpassen zu können. Das ist dann wahrscheinlich eine relativ große Drohne und nicht so was Handliches Kleines irgendwie, ne? Von der Größe ist es auf jeden Fall kleiner als diese Eurohawk, von der man ja auch relativ viel lesen konnte, gerade noch vor ein, zwei Jahren, die ja auch ein vorbildliches Rüstungsprojekt war. Und da wird es auf jeden Fall viel kleiner sein, aber eine Spannweite von 10 Metern wird es auf jeden Fall auch. Also es ist schon eine größere Drohne, muss es ja auch sein, weil halt relativ viel transportiert werden muss. Einmal die ganze Überwachungstechnik, wenn dann noch Waffen zum Einsatz kommen sollen, muss sie halt auch eine gewisse Größe haben, um überhaupt diese Sachen transportieren zu können. Also handelt es sich dann bei den Waffen schon um sowas wie Torpedos oder Raketen? Oder wie ist sich das vorzustellen? Ja, genau. Also, da wird was Ähnliches zur Anwendung kommen wie zum Beispiel diese Hellfire-Raketen, die auch die USA benutzt. Also eigentlich Anti-Panzer-Waffen in der Größe kann man sich das in etwa vorstellen. Okay. Also im Endeffekt das, was ja bei den letzten Enthüllungen so rausgekommen ist über die Drohnen-Tötungseinsätze, dass da eben halt so das Verhältnis von ein angeblicher so und so islamischer Kämpfer und der wird umgebracht und nebenbei noch 9 andere Zivilisten, so die so eine Durchschlagkraft dann haben, das will dann die EU auch mitproduzieren, sowas in der Art dann wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also so die Waffen, die dann da drunter geschraubt werden könnten, die werden halt auch, sind teilweise auch Waffen, die an Helikoptern montiert werden können. Und von daher, also da die Waffentechnologie ist da auf jeden Fall, auch die europäische Waffentechnologie ist da schon so weit, da müsste man sich nicht auf amerikanische Produkte verlassen. Im gleich folgenden zweiten Teil zu den Euro-Drohnen mit Marius Pletsch schauen wir, welche Drohnenbestände einzelne Länder der EU haben, welche Pläne es zu Drohnenkäufen gibt und natürlich, welche Protestmöglichkeiten es gegen diese EU-Drohnenpläne gibt. Eigentlich ja, erstmal so ein ganz gruseliges Projekt. Wie kommt das eigentlich, dass nach diesem ersten Desaster, wo ja zu hoffen war, dass, naja gut, also vielleicht werden weiterhin ein paar israelische und amerikanische Drohnen vielleicht gekauft, die dann zum Gutteil abstürzen. Und aber dass eigentlich in Europa oder die europäischen Armeen eigentlich kaum Drohnen haben. Diese Pläne, das hört sich ja dann alles ganz anders an, ne? Ja, also einmal würde ich da widersprechen, dass die europäischen Armeen kaum Drohnen haben, weil da wird im Moment wirklich massiv aufgerüstet. Im Moment halt hauptsächlich noch mit israelischen, aber gerade in Europa mit amerikanischen Produkten. Also da ist diese Predator Reaper Drohne eine der beliebtesten Importgüter. Da würde ich erstmal widersprechen, also da ist schon eine massive Aufrüstung zu bemerken. Und dass man das jetzt versucht, aufs europäische Level zu heben, das kann man auch definitiv sehen. Wüsstest du denn in etwa, wie viele Drohnen jetzt gerade europäische Armeen haben? Also jetzt eine Bestandaufnahme, eine komplette, kann ich jetzt so nicht liefern. Ich habe von ein paar Ländern, könnte ich kurz durchgeben, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Also zum Beispiel plant jetzt Spanien auch Drohnen anzuschaffen, da ist eine Auswahlentscheidung auch noch nicht getroffen. Da wird auch, ähnlich wie bei uns auch in Deutschland, noch überlegt, ob man jetzt als Übergangslösung sozusagen eine Heron TP oder halt eine amerikanische Reaper-Drohne kauft. Da sind die Pläne aber schon ein bisschen weiter als jetzt bei uns in Deutschland, weil da schon die Gelder für das Verteidigungsbudget bewilligt wurden. Also da Spanien wird 171 Millionen Euro zwischen 2016 und 2020 ausgeben, um sich da eine neue Drohnenflotte anzulegen. Frankreich hat auch Reaper-Drohnen schon länger, und auch 2012 wurde da die Entscheidung getroffen, dass bis 2019 der Bestand auf 12 Exemplare ausgebaut wird. Ja, wie gesagt, Italien hat auch sowohl Predator wie Reaper Drohnen, und Italien hat die Drohnen schon am längsten. Da sind die ersten in Dienst gestellt worden 2005 zur Mission Iraqi Freedom. Da waren die auch schon im Einsatz. Und um jetzt noch eine auch relativ aktuelle Entscheidung noch mit reinzubringen: Großbritannien plant, ihre aktuelle Reaper-Flotte durch 20 neue Modelle zu ersetzen. Das soll eine Exportvariante auch des Predator B werden, die aber halt für den europäischen Markt zugeschnitten sein wird. Der nennt sich dann Certifiable Predator B, also zulassungsfähiger Predator B, der dann halt für den europäischen Luftraum auch zugeschnitten sein soll. Da sich aber ja der Name Predator B und Reaper, weil der in letzter Zeit ein bisschen belastet ist, hat sich Großbritannien jetzt dazu entschieden, dann das Produkt dann quasi umzubenennen und will es jetzt Protector, also Beschützer, nennen. Genau, sag doch mal eben, wie heißt ein Reaper auf Deutsch zum Beispiel? Ja, also Reaper wäre Sensemann. Und in Großbritannien wird das ja direkt so verstanden auch, ne? Es ist ja nicht so wie bei uns, dass du erstmal überlegen musst, was heißt das denn jetzt eigentlich, ne? Ja, genau. Und Predator, also das der die etwas ältere Variante und etwas kleinere, die wäre dann Raubtier. Da merkt man auch schon von der Sprache her, dass es halt eher was was Aktiveres und Aggressiveres ist. Und gibt es in irgendeinem europäischen Land bisher bewaffnete Drohnen, oder wird sich darüber ausgeschwiegen, was sie dann genau machen sollen? Ja, also Großbritannien hat bewaffnete Drohnen und setzt sie auch ein. Da wurde vor anderthalb Monaten bekannt, dass ein britischer Staatsbürger auf syrischem Territorium mit einer Drohne ausgeschaltet wurde, also ermordet wurde. Und andere, also Italien, darf in Zukunft seine Drohnen bewaffnen. Das wurde auch erst vor kurzem bekannt gegeben, dass die Genehmigung der USA bekommen, dass diese Drohnen bewaffnet werden können. Andere Länder, zum Beispiel die Niederlande, die jetzt auch ihre Flotte weiter aufrüsten wollen, die wollen erstmal keine bewaffneten Drohnen, ähnlich Spanien, die sich da auch noch weigern, diese Drohnen zu bewaffnen. Ja, und jetzt von der Verteidigungsministerin hat man halt gehört, dass man ja auch als Übergangslösung an einer Drohne interessiert wäre, die aber auch auf jeden Fall bewaffnungsfähig ist. Und ob sie dann halt bewaffnet werden soll, das muss dann quasi mit einem Parlamentsbeschluss, so möchte sie es ganz gerne haben, dann auch entschieden werden, dann für den jeweiligen Einsatz. Also auch da wäre dann in naher Zukunft eine bewaffnete Drohne auch in der Bundeswehr denkbar. Für all diese Technik, also auch für Drohnen, ist ja offensichtlich Forschung notwendig, was ja bei dem ersten europäischen Drohnenanlauf nicht so ganz geklappt hat. Wer ist denn da jetzt beteiligt? Da gibt es große, auch europäische Anstrengungen. Zum Beispiel die European Defense Agency, also diese europäische Verteidigungsagentur, die forscht sehr im Bereich von Drohnen und will mit ihrer Forschung vor allem ermöglichen, dass diese Drohnen auch zulassungsfähig werden für den europäischen Luftraum. Und auf diesem Weg sind sie auch relativ erfolgreich auf dem Weg, muss man sagen. Also es gibt da drei Projekte, die da besonders präsent sind und auch besonders wichtig sind. Das ist mal MITCAS, das ist ein Projekt, wo Kollisionen verhindert werden, und zwar automatisch. Das heißt, wenn eine Drohne merkt, okay, da kommt jetzt was in meine Flugbahn, ein Flugobjekt, zum Beispiel ein Passagierflugzeug oder ähnliches, dann kann die Drohne automatisch ausweichen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn die Satellitenverbindung abreißt, was öfter mal passieren kann. Und in diesem Sinne bewegen sich halt auch noch zwei andere Projekte. Einmal DESIRE. Das ist ein Projekt, was demonstrieren soll, dass Drohnen-Satellitenverbindungen sich gut im zivilen Luftraum auch bewegen können. Und das dritte Projekt nennt sich dann ERA, das steht für Enhanced Air Path Autonomy. Und da geht es dann um automatisierte und autonome Start- und Landeprozesse und Überführung von einem Auftragsort zum anderen, wo dann auch teilweise überhaupt keine Steuerung von einem Piloten mehr erforderlich ist. Das wird also von EADS dann vor allem betrieben, diese Forschung? Und das ist ja so ein europäisches Konsortium, um das jetzt so grob einfach zu sagen, oder? Ja, also die Forschung wird beauftragt eben nicht von EADS, sondern von dieser Europäischen Rüstungsagentur, wo dann teilweise auch noch durchaus zivilere Stellen mit an Bord sind, zum Beispiel die European Space Agency, also die ESA, die man ja jetzt erstmal eher mit Raumfahrtprogrammen in Verbindung bringen würde. Aber die beauftragten Unternehmen, die dann diese Projekte forschen sollen, das sind dann natürlich überwiegend Rüstungsunternehmen, das muss man ganz klar so sagen. Also jetzt zum Beispiel, nur um es jetzt mal zu nennen, also das Projekt MITCAS, das wird mit 50 Millionen Euro wird da an Forschung ausgegeben und da sind dann Firmen dabei wie Saab, Sagem, Thales, aber halt auch Airbus und Diehl, also bekannte Rüstungsunternehmen. Mhm. Wie erfolgreich sieht das Ganze eigentlich aus, dass es diesmal dann mit der Zulassung vielleicht klappen könnte? Gibt es da schon irgendwas Absehbares oder ist das einfach noch so früh in der Entwicklungsphase, in Anführungszeichen, dass da sowieso sich noch nichts sagen lässt? Im Rahmen eines europäischen Projekts, das von der Europäischen Kommission und auch dem Europäischen Rat forciert wird, dem sogenannten Single European Sky, also ein einheitlicher europäischer Luftraum. In diesem Rahmen, also da bilden Drohnen eigentlich nur einen sehr kleinen Teil, aber in diesem Rahmen halt soll dann auch genau diese Drohnenzulassung dann auch passieren. Und das soll schrittweise erfolgen, also jetzt kleinere Drohnen, die man auf Sicht steuert, die sollen schon bis 2016 auch für den europäischen Luftraum zugelassen werden. Allerdings halt nur bis zu einer gewissen Höhe darf man da fliegen, also ungefähr bis 150 Metern. Und für die größeren Drohnen soll dann spätestens bis 2028 eine komplette Zulassung dann auch erfolgt sein. Hm. Gibt es da irgendwelche Perspektiven, das zu stoppen? Ich meine, es wäre letztlich eine politische Entscheidung. Und da ist ein bisschen das Problem, was ich jetzt auch sehen würde, dass man da schon beinahe in so eine Rüstungsspirale auch reinkommt, aus der es dann nur schwer ist, auch wieder auszubrechen. Weil man merkt halt, ja okay, dass die ganzen Partnerstaaten rüsten auf mit diesen Drohnen und sich denen zu verweigern. Ich meine, wie steht man denn dann da als Bundeswehr, wenn man dann halt diese Möglichkeit nicht hat? Also da wäre es aber letztlich dann eine politische Entscheidung zu sagen, nee, also auf diesen Weg möchten wir uns halt nicht begeben. Es gibt auch durchaus politische Berater, zum Beispiel von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die halt sagen, ja, das ist ein Pfad in Richtung auch einer Automatisierung und ja auch in Richtung autonomer Roboter, die dann quasi selber auch entscheiden können über Leben und Tod, und dass man diesen Schritt halt einfach nicht gehen sollte in Richtung ja, bewaffneter Drohnen. Letztlich ist es eine politische Entscheidung. Leider ist da in der Regierung, weder in der CDU noch in der SPD, die lange Zeit da kritischer war, aber im Moment ist da von beiden Seiten nicht zu erkennen, dass man in diese Spirale, dass man da eben Nein sagt. Müsste sich da irgendeine antimilitaristische Bewegung entwickeln oder sowas in der Art, ne? Ja, genau. Und zwar im Moment gibt es ja immer mal wieder Proteste gegen gerade die amerikanische Praxis. Also es gibt immer mal wieder Proteste auch vor Rammstein, vor der Basis. Aber es müsste halt auch ein Bewusstsein mehr dafür her, okay, was plant unsere Regierung da gerade? Und auch erstmal da vielleicht anzufangen und zu sagen, ja okay, das ist auf jeden Fall ein Ziel, die eigene Regierung davon zu überzeugen, in diesen ganzen Prozess nicht mit einzusteigen, und dass man da vielleicht noch mehr mobilisieren müsste, da noch größere Möglichkeiten auch der Einmischung hätte. Für unseren letzten Beitrag verlassen wir die EU-Ebene und schauen zu den militärischen Landschaften. Hallo Mari, ihr hattet im November den IMI-Kongress, also Informationsstelle Militarisierungskongress, zu dem Thema militärische Landschaften. Wie war der Kongress und was ist daraus entstanden? Der Kongress war wie immer in erster Linie schon mal nett. Wir sind auch ganz zufrieden mit dem Besuch inhaltlich. Haben wir diesmal einen recht großen Bogen eben unter dem Titel Militärische Landschaften geschlagen. Der Begriff, das Konzept der militärischen Landschaften ist ziemlich neu und da wollten wir auch mal ein bisschen quasi experimentell uns den aneignen und ausloten, wie weit trägt er und wie weit trägt er eben auch nicht. Und das war eigentlich ganz spannend. Sind daraus neue Ideen fürs kommende Jahr entstanden eigentlich aus diesen militärischen Landschaften? Auf jeden Fall. Also es ging ja auch zum Beispiel um konkrete Standorte, 4 konkrete Standorte in Deutschland, 2 Rüstungs- und 2 Militärstandorte, die vorgestellt wurden. Auch die Proteste dagegen, was natürlich schon mal einen Austausch von Ideen bewirkt hat. Wir haben uns jetzt aber auch überlegt, statt dieses Mal wie meistens einfach eine Broschüre nachher zu machen, wo die verschriftlichen Kongressbeiträge drin sind, erstmal noch so eine Art Call for Paper, Picture and Maps zu machen, also noch aufzurufen, uns weitere Beiträge einzusenden über Militär-, Rüstungsstandorte, sonstige militärische Landschaften, Bunkerarchitekturen, vielleicht auch Kriegsdenkmäler etc., dass sich da Leute einfach mal vor Ort mit auseinandersetzen, Gedanken drüber machen, Fotos machen, ein bisschen berichten, wie tut es bei ihnen vor Ort mit der Umgebung interagieren und ob wir uns da jetzt erstmal so ein bisschen umhören, überraschen lassen, auch noch mit Gruppen in Kontakt treten, wo wir schon wissen, die haben jetzt mal in München oder Köln oder viel so eine Kartierung von Rüstungs- und Militärstandorten gemacht, mit denen in Kontakt zu treten, dann ein bisschen Militär zu sammeln, vielleicht sich dann auch mal zu treffen und zu gucken, ob wir da dann so einen Zeitraum, also vielleicht im nächsten Herbst, dann nochmal, also ein bisschen eine größere Broschüre rausmachen, aber vor allem auch mal schauen, was sich da in der Zwischenzeit womöglich für einen Prozess ergibt. Also es geht schon auch um so ein Bewusstmachen von, wie unsere Gesellschaft geprägt wird von Militär, Militarisierung etc. Genau, das ist durchaus auch ein Aufruf, sich so damit ganz konkret mal vor Ort auseinanderzusetzen. Da gab es auch hier schon so eine Praxis, auch Workshops oder so, dass man sich einfach getroffen hat und mal gemeinsam so einen Standort umrundet hat und sich da geguckt hat und was fällt einem auf etc. und wie fühlt man sich da, was gibt es da für Spekulationen, wie steht dieser Standort offensichtlich in Bezug zu seiner Umwelt und so weiter. Aber wie gesagt, ist das, wir haben ja im Vorfeld des Kongresses von der experimentellen Aneignung dieses an sich neuen wissenschaftlichen Konzepts der militärischen Landschaft gesprochen und möchten dazu eben weiter einladen, da auch ganz individuell Ideen oder Praxen zu entwickeln, zusammenzutragen und uns davon zu berichten. Ganz konkret darf man uns da gerne Texte, vielleicht auch Vorüberlegungen, Bilder, Karten oder alles Erdenkliche zuschicken. Wir werden da wahrscheinlich demnächst auch noch einen entsprechenden Call for Papers veröffentlichen. Call for Papers, Pictures and Maps. Das war der 3. antimilitaristische Podcast im Dezember. Es ging um die EU-Beitrittsklausel, die Euro-Drohnen und um einen Call für Beobachtungen der militärischen Landschaften, die uns umgeben. Und tschüss.